Hallo, hier ist eine Nachricht von Hannah und Natascha, die Co-Moderatoren des LUK-Podcasts Why I Move in Partnerschaft mit Nike. Wir machen eine Pause von unseren alltäglichen L-Rollen, um mit ein paar unglaublichen Frauen, von Filmstars bis hin zu Modeikonen, darüber zu sprechen, wie sie Bewegung in ihren wahnsinnig hektischen Alltag einbauen und vor allem, wie sie sich dabei fühlen. Außerdem werden wir von Nike-Coaches und Trainern hören, die ihre Expertentipps dazu geben, wie jeder Bewegung in sein Leben einbinden kann. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Why I Move in Kooperation mit Nike. Jetzt anhören. Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Na klar, wie immer, Holger. Thema heute: Nature Strikes Back. Oh, es gibt ja so den einen Angstgegner, den ich habe. Also ich bin seit 1987 fahre ich Auto. Das ist der Klimawandel, oder? Nee. Achso. Der Marder. Ach so. Der ist 2,50 Meter groß. Genau. Ja, und beißt auch nicht, sondern schluckt im Ganzen. Genau. Ja. Ich habe das, also man hört immer so, der Marder bist, alles ganz schlimm. Ich habe sowas noch nie gehabt. Ist das eigentlich was, ist das wirklich ein Problem? Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich bin selber auch mal Opfer eines Marderbiss geworden. Natürlich. Du selbst auf dein Auto. Mein Auto, naja, also ich. Oh Gott. Also indirekt, ja. Ich war unterwegs mit einem alten T3 VW-Bus, ja. Langstrecke. Und auf einmal ging alles sehr schnell. Plötzlich blinkte die Kühlwasserlampe, die eigentlich immer mal blinkt beim T3, die nimmt man nicht sofort ernst. Und unmittelbar danach tat es einen Schlag. Ja. Und ja, der Wagen bremste ruckartig ab. Ich konnte noch auf die Kupplung treten und rollte dann auf dem Standstreifen aus. Motor fest, weil komplett überhitzt. Ursache war ein absoluter Kühlwassermangel und das Kühlwasser war nicht wie oft durch eine kaputte Zylinderkopfdichtung einfach verbrannt und verdampft worden, sondern fand seinen Weg ins Freie durch ein nadelkleines Loch in einem der Kühlwasserschläuche. Da sprudelte immer so ein ganz feiner Strahl direkt auf ein heißes Motorteil, woraufhin das Wasser, was da austrat, verdampfte. Also es gab keine Pfütze unterm Auto und also keinen deutlich sichtbaren Austritt. Und dieses nadelfeine Loch resultierte aus einem Marderbiss. Das Marderzähnchen hat eben diesen Kühlwasserschlauch durchgepiekt. Das war jetzt wenig spektakulär, aber im Ergebnis natürlich katastrophal für den Motor. Und so ist das auch. Kann denn aber, ich meine, wenn der Marderbiss ein solches Problem ist, also auch ein so weit gestreutes Problem, das wir möglicherweise alle haben, kann man denn nicht die Leitungen entsprechend sicher bauen? Sicherlich. Also könnte die Automobilindustrie da nicht. Na klar, die könnten also alles, was Marder attraktiv ist, ja, wo die also gerne mal reinbeißen, um mal zu gucken, wie so die Textur ist, könnte man mit irgendeinem Stahlgeflecht oder Alugeflecht, ja, ummanteln und damit würde die Gefahr einer Perforation durch die Zähnchen eben deutlich sinken. Warum machen die das nicht? Naja, das. Ich meine, das ist ja ein Verkaufsargument. Unser Fahrzeug ist mardersicher. Könnte man sicherlich machen. Also für so Deppen wie mich, die dann immer, der Marder. Ja, wäre teuer natürlich, würde teurer sein. Also die Autoindustrie will ja immer keine großen Kosten haben für ihre Produkte, verständlicherweise. Und im Übrigen ist das natürlich nicht bei weitem nicht so häufig, wie einem die Medien suggerieren. Also es kommt natürlich vor, es gibt immer wieder mal Fälle, wo Marder sich da im Motorraum austoben und auch Teile beschädigen. Meistens sind es ja Kunststoffschläuche, die da perforiert werden. Aber es ist jetzt kein flächendeckendes Problem. Es gibt es immer mal wieder und es wird auch immer darüber gesprochen. Und deswegen glaubt man, dass es häufiger ist. Ja, genau. So der weiße Hai. Ne? So ja, genau. Gibt es irgendwie Orte, wo der Marder sich besonders wohlfühlt? Also passiert mir das eher in der Stadt, eher auf dem Land? Inzwischen ist das überall der Fall. Und es ist ja so, Tiersoziologie, nenne ich es mal, die ist ja so, es gibt Gegenden, wo ein Marder wohnt und wenn man da mit seinem Auto parkt, dann kann es passieren, dass der Marder sagt, oh, hier eine schöne warme Höhle, der Motorraum, okay, da klettere ich mal rein, ja, da gucke ich mal, was da so ist, vielleicht liegt hier auch was Leckeres zu beißen. Hinzu kommt eben auch, dass eben häufig jetzt Kunststoffe mit, aus Nachhaltigkeitsgründen eben mit abbaubaren Komponenten gebaut werden. Fischmehl ist da im Gespräch, ja, dass das da mit drin ist in so einem Kunststoff. Und was der Marder riecht, vielleicht denkt er, oh, da ist ein toller... Lecker Fisch. Ja, lecker Fisch, ein schöner Hering, der da liegt, der wartet nur darauf, vertilgt zu werden. Also das ist auch alles noch nicht so schlimm. Die sogenannten Marderschäden, die treten eigentlich immer erst dann auf, wenn ein anderer Marder ins Spiel kommt. Also nehmen wir mal an, du wohnst an der Stelle A und stellst dein Auto dahin und da klettert ein Marder rein, guckt mal hier, guckt mal da, markiert so ein bisschen sein Revier und verschwindet dann auch wieder. Ja. Und du fährst dann mit deinem Auto von A nach B und da wohnt ein anderer Marder, der auch mal ins Auto guckt und feststellt, oh, da war ja schon einer, der will mir hier mein Revier streitig machen und fängt da an auszuflippen in dem Auto. Ja, also fängt an rumzutoben, um den vermeintlichen Gegner niederzumachen. Und dabei werden eben Motorverkleidungsteile zerfetzt und auch mal hier oder da reingebissen. Wobei das mit dem Reinbeißen ist eher so eine spielerische Geschichte, weil die eben gucken wollen, was denn da so ist, wo man sich denn da gütlich tun kann. Ja, ja, ja. Nicht? Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Fälle, wo dann eben irgendwelche toten Tiere oder angebissene Wurstsemmeln aus dem Mülleimer irgendwo in den Autoecken deponiert werden für später. Ja, es werden ja schlechte Zeiten kommen, sagt sich der Marder, ist ja auch kein Dover. Nicht? Und die gammeln dann vor sich hin. Ich habe letztens auch mal bei mir in meinem alten Volvo ein Autoradio gewechselt. Das war so an so einem Spätsommertag. Und denke immer, ich habe da gefummelt mit den Kabeln und dann klappte das wieder nicht mit den Steckern. Kennst ja das Problem. Und denke, man, in der Bude stinkt es ja hier, ist ja furchtbar. Nicht? Und suchte da im Auto rum, stank also richtig so schön nach Verwesung. Nicht? Und dann guckte ich runter und dann, ach, da ist ein Gulli-Abfluss, also direkt unter dem Auto gewesen. Da steigt es wahrscheinlich jetzt hoch. Na gut. Und am nächsten Tag mit frisch eingehautem Radio und neuer Musiksammlung fuhr ich da hin und denke, man, das stinkt immer noch. Kann doch gar nicht sein, dass sich dieser Gestank hier so hält. Ja? Und also es roch immer noch richtig nach Verwesung. Naja, und dann am Ziel meiner Fahrt war ein Wochenende angekommen, machte ich die Motorhaube auf und was lag da vorne in der Ecke von der Motorhaube? Ein toter Vogel, und der, also ein ganz kleiner, irgendwie Spatz, aber der stank wie ein Adler, ja, also total, also weitgehend in Verwesung übergegangen und so. Und das war auch so ein Marderopfer, nicht? Da hat sich ein Marder da irgendwie so einen leckeren Sonntagsbraten geschnappt und den für später eben in meinem Auto abgelegt, woraufhin der da gammelte. Das Problem, was die meisten Leute aber haben, sind nicht solche Geschichten, also irgendwelche Futterbunker von Mardern, sondern eben die Beschädigung, die an Kühlwasserschläuchen, an Zündkabeln oder überhaupt an der Verkabelung des Autos entstehen. Weil die Marder beißen da eben rein, beißen es teilweise auch durch und dann hat man echte Fehlfunktionen, die dann auch Folgeschäden nach sich ziehen können. Also stell dir vor, du fährst einen Benziner mit Zündkabeln und ein Zündkabel wird durchgebissen. Du merkst es nicht so richtig, weil du vielleicht auch nicht so das Gefühl dafür hast. Fährst mit drei Zylindern los, also mit drei laufenden Zylindern und einem nicht laufenden. Da wird zwar immer schön Benzin eingespritzt, aber mangels Zündkabel wird auch nichts angefunkt und verbrannt. Das heißt, es gelangt unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator, der auch von den heißen Auspuffgasen durchströmt wird. Und dadurch überhitzt der Katalysator, schmilzt, geht kaputt und man hat einen Riesenhaufen Probleme. Es gibt inzwischen Versicherungen im Kaskobereich, die Marderschäden mit abdecken. Jedenfalls in den Versicherungsbedingungen steht drin, Marderschäden sind mit abgedeckt. Du musst dann aber immer jedes Mal, wenn du so einen Schaden hast, eindeutig nachweisen, dass die Ursache des Schadens ein Marder war. Was nicht in jedem Fall gelingt. Und dann gibt es ja Gerätschaften, die den Marder abwehren sollen. Ja. Das ist, wenn man dann mal gerade so durch, wenn es sehr leise ist und so durch die Siedlung streift und dann macht ein Auto so einen hohen Piepton. Das ist ja, glaube ich, dann irgendwie das, was den Marder abwehren soll. Macht's das wirklich oder ist das so wie dieser Blitzableiter in den 70ern? Du meinst dieses geflochtene Kupferbändchen, was die statische Aufladung vermeiden soll. Naja, es gibt eine ganze Menge Sachen, so als Marderschreck oder als Mardervergrämung werden die verkauft. Nicht? Also einmal eben diese Ultraschall-Tongeneratoren, die kann man mit kleinem Aufwand im Auto anbauen. Aber da gewöhnen die sich dran, die Tiere. Ah, okay. Ja, es gibt noch ganz viele andere Ultraschallquellen, die wir alle gar nicht hören. Die hören die auch die ganze Zeit und da gewöhnen die sich dran. Also das ist kein Problem. Was ganz gut funktioniert, sind diese Hochspannungsvergrämungssysteme, die so à la Weidezaun-Prinzip mit ganz kleinen Stromstärken relativ hochgespannte Stromschläge verteilen. Ja. Es gibt ja nicht unendlich viele Möglichkeiten, in den Motorraum zu kommen. In der Regel gehen die dahin, wo eben die Spurstangen vom Lenkgetriebe eben in die Radkästen gehen, da klettern die hoch. Von unten geht es fast nie mehr, weil ja immer überall Kapseln drin. Aus Geräuschgründen haben ja fast alle Autos eine Unterbodenkapsel. Und wenn man diese Stellen, die potenziell als Einstieg dienen können, eben mit so einem Draht versieht, manchmal gibt es, Audi bietet es, glaube ich, ab Werk sogar an, kann man sich gegen Aufpreis bestellen. Und die klettern da rein und kriegen da eine gewischt. Das funktioniert ganz gut. Da kommen die nicht so schnell nochmal wieder. Ja, also der Marder jedenfalls nicht. Also, ja. Wobei es muss A funktionieren und natürlich auch an der richtigen Stelle positioniert sein. Die Nachrüstsysteme, die sind so lala. Kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Dann gibt es ja die Tricks, ja, da muss man irgendwie einen Klostein reinhängen. Das mögen die Marder nicht und dann da gehen die weg. Oder Hundehaare, ja, die dann in, okay, in einer alten Socke, ich meine, wenn man jetzt eine Holger-Kleinsocke nehme, die würde wahrscheinlich funktionieren. Ja, da würden alle Marder Reis aufnehmen. Ja, bevor ich Socken trage, kriegt die erstmal der Hund. Ach so. Also gut, das ist, muss man wahrscheinlich dran glauben. Was immer ganz gut funktioniert, also nach meiner Erfahrung jedenfalls, ist so ein Holzrahmen, der so groß ist, dass man da mit der Vorderachse rauffahren kann und der ist mit Karnickeldraht bespannt. Ja. Denn wenn der Marder da reinklettern will ins Auto, muss er ja erstmal irgendwie in den Bereich der Vorderachse kommen. Und wenn da so eine leicht nachgiebigen Drahtdrähte sind, da tritt er nicht drauf. Ja, das ist Marder-Psychologie. Aber dazu muss man halt auch so wohnen, wie du wohnst irgendwie und ein hinreichendes Grundstück haben, weil ich kann ja schlecht dann immer irgendwie so ein Ding, so ein Holzrahmen mit mir rumschleppen. Man kann es ja faltbar machen. Also gut, du hast natürlich recht, aber also macht kein Mensch. In der Stadt ist es schwierig. Ja, macht kein Mensch. Also der Marder ist gar nicht so das große Problem. Ist Natur überhaupt ein Problem für das Fahrzeug? Also gibt es irgendwas aus der Natur, was da wirklich zurückschlagen kann? Naja, also der Marder, Schimmel. So ein Marder, ja, das wäre jetzt wieder was anderes. Also der Marder ist schon, teilweise ist der schon in nicht vielen, aber doch erwähnenswert häufigen Fällen ein Problem für echte Schäden am Auto, nicht? Muss man sagen. Andere Sachen sind eben dann fallende Früchte, Eiche, ja, Kastanien. Aber da kannst du ja nichts machen. Also außer dir einen Parkplatz suchen, wo das nicht passieren kann. Naja, gut. Und selbst dann hast du noch, wie bei mir vor der Tür, die Raben, die sich dann irgendwo die Walnüsse holen und festgestellt haben, wenn sie die aus großer Höhe fallen lassen, knacken die auf. Ja. Und denen ist halt egal, wo drauf das fällt. Ist denen wurscht. Und wenn es dein Auto mit seinem dünnen Trompetenblech ist, dann hast du da eben, sieht aus dann wie ein Hagelschaden, wenn man eine Weile da parkt. Aber A, kann man eben sich das nicht, gerade in der Großstadt, nicht aussuchen, wo man parkt. Man ist froh, wenn man überhaupt einen Parkplatz hat. Und wenn da eben eine Kastanie drüber ist, ja, dann gibt es aber einen Trick. Ja. Ja, und zwar nimmt man Luftpolsterfolie. Hier Knackfolie. So. Knackfolie und zieht die einfach übers Auto. Nicht? Wenn man also in so einem potenziellen Kastanienabwurfgebiet wohnt. Und sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn dann eine Kastanie rauffällt, dann knallt es nicht bis in den Lack. Nicht? Also das kann man wirklich tun. Eine normale Autoplane, die man so für einen Zehner irgendwo im Discounter kriegt, bringt da nichts. Also die ist einfach zu dünn. Die hilft natürlich dann aber wieder gegen deine erwähnten Raben, wenn die dann die Diarrhoe haben nach ihren ganzen Nüssen. Die ja gut, essen. Das ist ja sowieso was ich immer mal wieder, also mir hat schon zweimal irgendein Flugtier dermaßen ans Auto geschissen, dass ich gedacht habe, okay, das ist so viel, dass der muss riesengroß gewesen sein. Also es war ein Flugsaurier. Ja? Unfassbar, der einzige, den es noch gibt. Unfassbare Menge. Und zwar zweimal. Ich weiß gar nicht, woher. So, und wenn die Kacke im wahrsten Sinne des Wortes dann erstmal hart wird, dann kriegst du sie kaum wieder runter. Ich habe wirklich in der Waschbox gestanden. Ich kann halt auch nicht in die Waschstraße fahren, weil ich habe einen Fahrradträger hinten drauf. Ich habe wirklich hier Cozy Wash, ne? Und geschrubbt wie so ein bescheuerter Hochdruck. Und naja, pass auf. Und jetzt ist es aber so, also es ist eben nicht nur eine Menge, sondern es ist eben auch ein aggressives Zeug. Also Viecher, die haben ja auch irgendwie Magensäure da drin. Und die Lacke, die wir heute haben, wasserbasierte Lacke, die reagieren darauf sehr empfindlich. Also wenn du jetzt meinetwegen noch besonnt, also der heiße Lack, und da lädt einer seine Ladung da ab und hat da eine Weile Zeit. Und die Bestandteile dieses Vogelkots haben eben die Möglichkeit, sich da auszubreiten. Das sind irreversible Lackschäden, die da entstehen. Was heißt eine Weile Zeit? Also sagen wir mal, wenn ich, ne, ich gehöre so zu den Leuten, deren Auto steht eine Woche da unbenutzt. Eine Woche ist also schon eine Katastrophe. Das heißt, ich sollte einfach jeden Tag, wenn ich irgendwie rausgehe, einfach mal gucken, ist was dran und im Zweifelsfall wegmachen. Ja, genau. Okay. Ja, also das sollte man tun. Und da gibt es Pflegemittel, so Vogelkotentferner, das ist so ein Schaum, den sprüht man darauf und dann löst er sich so an, dass man ihn tatsächlich also mit einer normalen Hochdrucklanze einfach wegpusten kann. Aber das ist natürlich zeitaufwendig. Ja, klar. Also da ist tatsächlich eine sehr gute Lackversiegelung, entweder so eine Nanoschicht oder eben Hartwachs, wahrscheinlich angebracht. Woher kriege ich diese Versiegelung? Ja, die gibt es im Auto Zubehör, nicht? Da musst du aber dich eben hinstellen und schön mit Armkraft eben dein Auto dann damit polieren jetzt, und einreiben. Jetzt, wo gerade mein Tennisarm ein bisschen besser geworden ist, sodass ich keine Manschette mehr tragen muss. Aber du, beim nächsten Mal ist es dann eben nicht mehr der Tennisarm, sondern der Wachsarm. Ja. Aber kann man ja auch machen lassen. Also ich würde es wirklich empfehlen. Wer so ein bisschen auf sein Lackkleid Acht gibt, sollte schon zweimal im Jahr da so eine Wachsschicht auftragen. Ist sowas teuer, wenn man das machen lässt, weißt du das? Na, liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. Nicht? Okay. Das ist eben Arbeitszeit. Ja. Nicht? Und da auch darauf achten, was da für ein Produkt verwendet wird. Also die Autoaufbereiter, die wissen, wovon man spricht, wenn man sagt, ich will hier mal so ein bisschen zusätzlichen Schutz gegen Vogelkot haben. Die haben was da. Ja. Definitiv. Und das ist auch, wie gesagt, jetzt bei einem, weiß ich nicht, 1.000-Euro-Auto ist es ja egal, da ist der Lack sowieso hin, aber es ist deutlich, also wirklich deutlich gestiegen. Lackschäden durch Vogelkot ist ein Thema. Was ist eigentlich, ich hatte das Problem noch nie, aber man sieht manchmal so Autos am Straßenrand schon, die sehr lange unter Linden gestanden haben. Und dann so eine Zuckerschicht da drauf. Ja, das ist dieser Läusehonig, ja. Der da rumsteckert. Ist das ähnlich gefährlich oder macht das? Nee, okay. Das ist also einfach nur klebrig. Ne? Ja. Und dann alles, was sonst noch so in der Gegend rumfliegt, klebt dann daran fest. Stimmt. Und dann sieht die Karre aus wie geteert und gefedert. Ja, und da hilft dann eigentlich auch nur viel Wasser. Nicht? Also entweder kommt wieder der nächste Starkregen, ist alles wieder weg. Oder man macht, was macht man? Fährt eben in die Waschanlage, ne? Und lässt aber dann zwischen der Wäsche und dem Voreinweichen eine kleine Zeit verstreichen, damit es auch so ein bisschen anweicht. Vogelkot übrigens kann man auch sehr gut wegkriegen, indem man so eine nasse Zeitung nimmt, ja, und die dann darauf legt. Klatsch, und dann wird es eben nochmal angelöst, wenn er hart ist. Ja, okay. Ja, man muss also nicht immer unbedingt Chemie aus der Sprühdose verwenden. Das ist aber noch nicht alles. Ne? Das Gleiche gilt natürlich auch für Insektenrückstände. Oh ja, das habe ich ja jetzt. Ne? Wir waren jetzt irgendwie schön in der Schweiz mit dem Bus, was weiß ich, insgesamt keine Ahnung wie viele Kilometer, also fast 2000 oder so. Jetzt sieht, also es gibt ja so diese Geschichte, es gibt ja kaum noch Insekten, das sieht man ja daran, wie das Auto vorne aussieht und so. Genau. Ja, ich habe gedacht, wo kommen die denn alle her? Es sind möglicherweise nicht die Insekten, die so manche Insektenschützer als gut einstufen, sondern eben die ordinäre Schmeißfliege oder irgendwelche Nachtfalter, die dir dann da ans Auto klatschen und das knallt. Das Zeug, das ist halt auch so dermaßen hart, das wird so schnell so hart, das kriegst du dann ja auch noch nicht mal mehr irgendwie mit hier dem heißt dieses Ding an der Tankstelle, was ich dann aus dem Eimer ziehe. Ja, mit der Gummilippe. Ja, da genau. Also das sind ja, also die Insekten haben ja Chitinpanzer, die haben ja einen offenen Blutkreislauf, also da gibt es jetzt kein Adernsystem, sondern da ist in dem Panzer, pulsiert da eben irgendwas drin rum. Und dieses Zeug ist auch Eiweiß, also besteht fast nur aus Eiweiß und wird dann eben wirklich hart, richtig hart, sodass man es eben mit dem Fingernagel abkratzen könnte. Machst du aber nicht, weil dein Fingernagel ist eben manikürt und reicht dafür nicht. Und ein Spachtel ist nicht empfehlenswert, weil die Windschutzscheibe danach aussieht wie ein Stück mit Sandpapier bearbeitet. Auch hier gilt natürlich sofort ab, also so schnell es geht, um zu verhindern, dass das Eiweiß eben hart wird. Und da gibt es auch Insektenentferner oder eben der Klassiker, der gute alte Insektenschwamm. Den es an der Tanke irgendwie nicht mehr gibt, weil er immer geklaut worden ist. Ja, genau, aber du kannst ja ins Auto legen. Ja, nicht? Also wobei, da komme ich gar nicht ran. Also mein Bus ist einfach zu groß und meine Arme zu kurz. Es gibt, ne? Gibt Teleskopstangen. Also es gibt schon was. Nicht? Also solltest du darauf Wert legen. Ja. Ja, und dann auch vielleicht mal bei der Wahl des Scheibenwaschwasserzusatzes ein bisschen genauer aufs Kleingedrückte gucken. Denn da gibt es natürlich auch Qualitätsprodukte. Ja. Also das muss natürlich nicht das sein, was an der Tankstelle da angeboten wird. Das ist manchmal wirklich schlecht, aber dafür fünfmal zu teuer. Ja, wie alles an der Tankstelle. Naja, also jedenfalls wenig zielführend, abgesehen vom Sprit. Ne? Ja. Sonax bietet da was an und die gewinnen fast auch. Und dann gibt es noch Dr. Wack, die sind auch noch ganz gut. Ne? Schöner Name, gefällt mir. Dr. Wack, genau. Wegwacken. Und also die Tests, die da durchgeführt werden, die sind in der Regel so, dass eben entweder Dr. Wack oder Sonax gewinnt. Kann ich mit sowas auch an den Lack? Weil ich habe zum Beispiel bei mir, ist halt, ne, also ich habe halt irgendwie die Front, so ein Kühlergrill, der ist Lack eingefasst oder Metall eingefasst. Genau. Oberhalb der Windschutzscheibe ist natürlich auch noch so ein Lackstreifen. Ja. Und da kann ich ja nicht mit so einem Schwamm ran, oder? Mit dem Schwamm, nee, da geht es natürlich nicht. Da musst du dann Insektenentferner nehmen. Die sind auch darauf abgestimmt, sowohl auf, haben wir also die Aufgabe A, diese Eiweiß-Chitin-Kruste da irgendwie anzulösen, aber nicht den Lack. Ja, und das gibt es auch von den großen Zulieferern, gibt es da auch ein Spray. Also ja, bei deinem fast neuen Auto würde ich das schon mal investieren. Musst du einfach im Handschuhfach haben oder im Auto haben. Und wenn dann wieder mal so eine Phase ist, dann muss man es eben möglichst bald, ähnlich wie Vogelkot, runter machen. Also nicht eine Woche warten. Ja, und wenn du jetzt sagst, ah, ich mache jetzt hier irgendeinen tollen Scheibenwaschzusatz in mein Auto rein, also in meine Scheibenwaschanlage und mache das dann mit dem Scheibenwischer ab, geht vielleicht auch ganz gut, wenn es gerade frisch raufgekleckert ist. Wenn es allerdings einen Tag drauf ist und du machst es, ruinierst du dir die Wischblätter, nicht? Also diese Chitinreste sind so scharfkantig, dass die mikrofeine Gummilippe eben dann so ein bisschen... Ja, und dann hast du so Schlieren drauf, die immer im Weg sind, weil die Scheibe schräg ist. Ja. Darum, ne, dein eigentliches Sehfeld ist ja vergleichsweise klein durch die schräge Scheibe. Und die landen ja auch immer genau in deinem Sehfeld. Ja, die landen... Meint man jedenfalls genau. Also da habe ich auch Jahre für gebraucht, um festzustellen, warum das denn eigentlich immer... Dann dachte ich, ach, guck mal. Ja, aber also, gut, man kann es natürlich, man kann die alle fünf gerade sein lassen und dann sieht die Karre eben irgendwann aus wie eine Tropfsteinhöhle. Ja. Aber das ist ein bisschen mühsam, aber es zahlt sich dann auch aus. Mir fällt jetzt gar nichts mehr ein, was die Natur mir sonst noch antun könnte, beziehungsweise meinem Fahrzeug. Naja, dann gibt's noch ein paar Sachen, nicht? Also beispielsweise eben Sonnenbestrahlung, ne? Ja gut, aber da kann man ja nur, die ist ja nur da. Ja, also die ist ja nur da, aber du kannst zum Beispiel... Das stimmt, da gab es dann früher immer diese sehr matten VW Polos, erinnere ich mich. Genau, in Rot. Genau. In Volks wird auch gerne Auskreiderot genannt. Genau, ja. So genauso sah das aus. Ja. Das gab es aber nicht nur bei VW, also Golf 2, Golf 3 hatte Golf, das. Ich hatte mal einen roten Golf 2, da war das Dach auch fragwürdig. Ja. Genau, und dann konnte man zwar ein bisschen polieren, also diese abgestorbene oberste Lackschicht abpolieren, aber es dauerte nicht lange. Da war es wieder so, nicht? Ja. Also das war so die Frühzeit der wasserbasierten Lacke, da waren die noch nicht so UV-stabil. Ich wollte doch gerade sagen, also sowas sieht man heutzutage doch eigentlich gar nicht mehr. Oder liegt es daran, dass Autos so schnell ersetzt werden? Nee, es liegt daran, dass Autos immer nur Leasing-Grau oder Leasing-Schwarz sind, nicht? Da fällt es nicht so auf. Wo du Grau sagst, ist mir jetzt aufgefallen. Es war ja bisher schon so, dass Deutsche, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber in Deutschland ist ja so die Fahrzeugflotte farblich so ziemlich das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Es ist silbergrau, es ist schwarz, es ist dunkelblau gerne mal oder weiß, weil dunkelblau und weiß sind die keinen Aufpreis kosten, die Farben. Ne? Und ich dachte immer, es ging nicht noch langweiliger. Es geht langweiliger. Ich habe sehr, sehr viele Autos in Grau gesehen. Asphaltgrau, so Trabantgrau, auch so. Delfingrau hieß es. Delfin, genau. Das ist, ich habe wirklich gedacht, warum macht ihr sowas? Du meinst also quasi Grundierung mit Klarlack. Genau, so als hättest du Estrich. Ne? So, nee, Teppich mache ich nicht, ich lasse das beim Estrich hier. Ja. Das ist, da hätte ich echt nicht gedacht, die schaffen noch langweiligere Farben irgendwie. Ja. Und aber die Leute kaufen es. Ja, du, es liegt, also jedenfalls in Deutschland, dieses Silbergrau und Anthrazitmetallic und Dunkelblau-Metallic liegt daran, weil 66% aller neu zugelassenen Autos ja Flottenautos sind, die von Flottenmanagern in großer Stückzahl eingekauft werden und die sagen, keine Experimente mit der Farbe. Bloß keine gute Laune auf der Straße. Auf keinen Fall, sonst ist der Wiederverkauf gefährdet. Also der könnte dann wieder 500 Euro weniger bringen. Aber die restlichen 34%, die könnten ja vielleicht sich bunte aussuchen. Das passiert ja, dass dann Leute mal so ein gelbes Auto und ein oranges Auto. Machen sie ja häufig auch. Also das sind ja dann alles so C-Segment und drunter, also Golfklasse und kleinere Autos. Mhm. Die werden von Privatleuten gekauft. Kleinwagen natürlich auch zumindest 50% von Frauen und die haben dann einen anderen Anspruch. Ja. Und die sind auch mal bunt. Ja. Die gibt es auch in Bund. Und ich finde das immer wieder schön. Und es ist mittlerweile so, dass ich es wirklich auffällig finde, wenn dann mal ein farbiges Auto kommt und ich so, oh, gelb. Ja, auch wie schön. So. Ja. Und was ich halt richtig cool finde, ist, wenn es dann irgendwie so ein 911er in irgendwie quietschgelb im ist. Im Augenblick ist es gerade so, wir haben gerade letztens mit so einem Datenanalysten von mobile.de gesprochen. Ja. Der sagt, im Moment sind Gebrauchte, die gelb sind, tendenziell bei vergleichbaren anderen Autos teurer. Och. Ja, also wenn man jetzt ein schönes gelbes Auto hat und muss dabei gar nicht an die Post denken, dann ist offenbar, jedenfalls ist es leichter zu verkaufen und erzielt unter Umständen auch einen höheren Preis. Okay. Umgekehrt ein Auto, was lila ist, das will gar keiner haben und das wird man auch... Da habe ich auch vollstes Verständnis für, denn das ist meine Hassfarbe. Siehst du, da haben wir's. Also scheint diese Datenbasis da doch zu stimmen. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, Nature Strikes Back. Ja, ist also dieses gelbe Auto, ist das gefährdet auszubleichen oder stärker gefährdet als das schwarze oder das silbergraue? Nö, das hängt immer von der Komposition des Lacks ab. Ja. Nicht? Aber grundsätzlich bleichen ja alle Lacke aus, wenn die UV besonnt werden, und das ist nun mal der Fall, sodass, naja, damit kann man leben, weil es ja gleichmäßig stattfindet. Es ist nicht mehr wie bei dem Auskreiderot deines Golfs, sodass da irgendwie richtig helle Flecken auftreten. Das sah aus. Was viel interessanter ist, ist die Besonnung des Innenraums. Ja, also wenn du jetzt eine klare Verglasung hast, keine Wärmeschutzverglasung, getöntes Glas, wie es ja immer bezeichnet wird, sondern weiß, dann ist so nach 8 bis 10 Jahren sehr deutlich zu erkennen, wie die Textilien im Innenraum unter der Sonnenbestrahlung leiden, spröde werden, aufreißen, so die Oberkante von der Rückbank zum Beispiel. Ja. Nun weiß ich nicht, wie viel Prozent der Autos heute noch kein wärmedämmendes Glas drin haben. Ich habe es mal verglichen mit zwei beinahe identischen Autos, eins mit grünem und eins mit weißem Glas, wie sich die Innenausstattung von dem grünen Glas viel besser darstellte nach, weiß ich nicht, 15 Jahren, als die von einem weißen Glas. Also wer gilt das auch für die Kunststoffflächen, also die Armaturenbrett und so? Ja, na klar, sicher. Die haben ja, je nachdem, welche Farbe die haben und welche Kunststoffzusammensetzung ist, die werden dann rissig. Ja. Und wenn man ein grünes Glas hat, bleiben sie eben rissfrei oder länger rissfrei jedenfalls. Ja, sonst Cockpit-Spray. Ja, immer schön, Armor All drauf, schön speckschwarzen Look. Das sieht aus, ne? Aber du, es gibt ja auch Matte. Ach komm, ja. Ja, na klar. Oh. Na, Speckschwarten-Look will nicht jeder haben. Ja, eben. Ja. Ja, aber trotzdem machen es Leute. Ja, du, ist auch Geschmackssache. Ja. Ne? Also jedenfalls, man kann dem Auto da noch eine ganze Menge Gutes tun. Am besten ist natürlich, machen wir uns mal nichts vor, eine Garage. Ne? Dann regnet es nicht rauf, es wird nicht raufgekackt, es fallen keine Kastanien rauf und die Sonne scheint auch nicht drauf. So ein Garagenwagen hat schon was für sich. Ich hätte auch gerne eine Garage. Falls irgendjemand, der das hier hört, eine Garage in Berlin-Tempelhof kennt, ich würde mich... Wie hoch müsste die sein? Ach so, nee, da würde ich den Wagen wahrscheinlich gar nicht reinstellen, sondern dann würde ich anfangen, endlich... Also würdest du persönlich einziehen, oder? Nee, dann würde ich mich mit alten Rollern ruinieren. Also das ist ja immer noch... Das ist ja das Einzige, was ich schrauben kann. Ich kann Zweitaktmotoren schrauben, ich kann eine Vespa schrauben. Mhm. Also die Zweitakt-Vespa schrauben. Und das würde ich halt auch gerne tun. Und dann hätte ich halt so eine Garage und da würden dann so 5, 6... Du hast ja keine Vorstellung. Doch, habe ich. Ja. Weißt du, wie viel Raum? 5 oder 6 auseinandergenommene Roller? Ich weiß, ja, eben. Darum, ja, 5, 6 würde ich reinkriegen und wäre dann ruiniert und hätte aber endlich meinen alten feuchten Traum. Du wärst dann ruiniert, dann würden wir einfach jede Woche eine neue Podcast-Folge machen, nicht? Und dann würde es sich ja wieder rechnen wahrscheinlich. Ja, genau. Ah, das wäre es. Aber wenn ich den Bus reinstellen wollte, der hat 2,06 Meter. Das heißt, du willst eine Garage, die mindestens 2,10 Meter hoch ist, weil da ist ja vorne auch immer noch mal so ein Huppel. Da willst du ja auch nicht drüber. Das sind ja auch so diese Parkhäuser, die dann 2,10 Meter hoch sind. Da solltest du mit einem 2,6 Meter Fahrzeug auch nicht reinfahren, weil spätestens oben auf der Kante der Rampe... Wenn du ausfederst, dann machst du Bummerle. Genau, das sollte aber man... Aber du, so eine Normgarage so aus den 60ern oder 70ern, die ist ja für normale Autos heute zu klein. Ja. Die stehen leer. Die stehen tatsächlich leer, nicht? Die werden dann eben nur für Gartenequipment und so zweckentfremdet, was laut Garagenverordnung ja gar nicht zulässig ist. Ach, du darfst da nur Kraftfahrzeuge? Du darfst da nicht etwa deinen Liegestuhl reinstellen oder den Grill oder so. Das würde theoretisch eine Ordnungswidrigkeit bedeuten. Das klingt fast wie ein Thema für eine eigene Sendung. Ja, Garagen, du, das ist was. Deutschlands Garagen, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe draus machen. Deutschlands Garagen, einmal notiert. Diese Herle hier, die aus DDR-Zeiten, da gibt es ja immer hinter jedem Plattenbaublock, war ja auch immer so eine Garagenzeile, ne? Das ist ein Thema. Wir hören jetzt sofort auf, sonst das wird eine der nächsten Sendungen werden. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger, mach's gut. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Hallo, hier ist eine Nachricht von Hannah und Natascha, die Co-Moderatoren des LUK-Podcasts Why I Move in Partnerschaft mit Nike. Wir machen eine Pause von unseren alltäglichen L-Rollen, um mit ein paar unglaublichen Frauen von Filmstars bis hin zu Modeikonen darüber zu sprechen, wie sie Bewegung in ihren wahnsinnig hektischen Alltag einbauen und vor allem, wie sie sich dabei fühlen. Außerdem werden wir von Nike-Coaches und Trainern hören, die ihre Expertentipps dazu geben, wie jeder Bewegung in sein Leben einbinden kann. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Why I Move in Kooperation mit Nike. Jetzt anhören.